Den Sunday Service. Hier geht's natürlich weiter in der zweiten Stunde wie gewohnt mit den Konzerttipps beim freien Sender Kombinat zu empfangen in Hamburg auf 93,0 MHz. Eben gerade hörten wir Cloud Boat. Das sind zwei Typen, Tom Clark und Sam Ricketts. Ricketts heißen die beiden, kommen aus England und spielen live am Dienstag, den 28. Oktober im Molotow. Und am gleichen Tag ist Blauzun zu Gast im Knust. Der Herr kommt irgendwo aus Benelux und hat gerade eine Platte veröffentlicht mit Promises of No Man's Land. Davon hören wir hier den Titeltrack. Musik. Das war Blauzum alias Johannes Siegmund. Der ist ja irgendwie komischerweise ziemlich angesagt mit seiner Musik. Eben gerade Promises of No Man's Land, der Titeltrack vom neuesten Album. Und Blauzum könnt ihr live erleben im Knust, und zwar am Dienstag, den 28. Oktober. Am Mittwoch spielt Digger Barnes, ein Künstler, der auch in Deutschland lebt und seine Wurzeln eher in Country und amerikanischen Folk hat. Aber ja, sich auch davon so ein bisschen inzwischen weg orientiert hat auf seiner neuesten Platte Frame by Frame. Die erscheint erst Mitte November, aber er ist jetzt schon auf Tour und spielt am Mittwoch im Lichtmesskino. Hier kommt Digger Barnes mit einem Track vom neuesten Album Keep on Rollin'. When I was a boy, my mama said to me, little digger, oh, don't you cry. Now listen to me. Keep on rolling like dice. Keep on rolling. Even if the world we live in is a world of lies, even if society's breath as cold as ice, even if your friends turn out to be your worst enemies, even if the whole world tries to bring you down to your knees, keep on rolling like dice. Keep on rolling. Digger Barnes erzählt Geschichten im Amerikaner-Stil. Keep on Rollin', der Track gerade eben vom Denise Shannon Album Frame by Frame. Digger Barnes könnt ihr live erleben im Lichtmess-Kino am Mittwoch, den 29.10. The Diamond Road Show heißt das Ganze. Dabei auch Pencil Quincy heißt er. Der macht die Visuals und ansonsten auch die Cover von den Digger Barnes Alben. Zumindest vom letzten hier, vom demnächst erscheinen, hat er das Cover gemacht. Und das gibt es also auch noch dazu. Nicht nur Musik, sondern auch Visuelles bei Digger Barnes im Lichtmess-Kino. Am gleichen Tag im Kometen spielen Vex und Auxis. Auxis ist die Band um Dave Laney, der früher bei Mile Marker und Challenger mitgespielt hat und unterstützt wird er von Leuten, die man kennt von Kommando Sonnenmilch, die Charts oder von ENIAC. Das Ganze findet statt am Mittwoch im Kometen. Hier kommen Auxis mit ihrem Track To All the Fires. to All the Fires, ein Track von Auxes. Die könnt ihr sehen, zusammen mit einer Band namens Vess, und zwar am Mittwoch, den 29. Oktober im Komet in der Erichstraße. Am Donnerstag spielen Slow Club im Molotow, die Band aus England, gerade ja mit Complete Surrender eine neue Platte veröffentlicht. Davon hören wir hier den Track Tears of Joy. Viele kullernde Freudentränen wird es geben beim Auftritt vom Slow Club im Molotow. Tears of Joy, das war der Track gerade eben. Die Band Slow Club spielen am Donnerstag, den 30. Oktober im Molotow. Rob Lynch aus England, ein Singer-Songwriter, spielt ebenfalls am Donnerstag und zwar im Hafenklang. Hier kommt er mit seinem Track My Friends and I. Thank you. about giving up. I kept your words in my head, I guess it's not enough for you to make your world go round. What makes your world go round? You said you're falling out of love with this. Can't imagine life without a this. It makes my world go round. You made my world go round. Darf dann bierselig mitgesungen werden. My Friends and I, das war Rob Lynch und ihr könnt ihn live erleben. Der Engländer spielt im Hafenklang und zwar am Donnerstag, das ist der 30. Oktober. Dann kommen wir zum 31. Freitag. Die Sterne spielen im Übel und Gefährlich, haben ja gerade erst eine neue Platte veröffentlicht, Flucht in die Flucht und natürlich wird es ein Heimspiel geben. Hier kommen sie mit ihrem Song Innenstadt Illusionen. Bezahlbare Wohnung in den gängigen Vierteln gesucht. Nach der Renovierung werden die Preise kaum merklich steigen. Was für eine Immobilienblase. Die Mehrheit will das so. Was da an meinen Schuhen klebt, ist möglicherweise zur Abwechslung mal keine Hundescheiße. Der Typ schnappt sich doch jetzt nicht den Parkplatz, vor dem ich hier blinkend stehe, oder? Ich könnte zu Fuß gehen, aber warum sollte ich? Taxis und Besoffene, Alle 5 Minuten kommt eine Bahn. Das Gesicht dort kenne ich und der Name fällt mir bestimmt auch gleich noch ein. Kein Punk ist in der Lage, seinen Deckel zu bezahlen. Wenn alles schief geht, machen wir eben ein Benefiz. Die Szene finanziert sich überwiegend aus sich selbst heraus. Wir strangen alle an einem Zerr. Ich habe die Blips. Wer die Blips hat, wird wer schwer. Ich, sie oder er. Die Krähen, Bäumen auf den Hockern. Das Licht wiegt Tonnen. Nur im Nebel, Messerstrahlen, Licht wie scharf. Töten, töten, töten, aber nur, wer töten darf. Ich überrage das, was du dir anmaßt, bei weitem. Bei weitem. Weite, Leere müssen alle opfern. Zertreten, entwerten, wenden, wenden, wenden, wenden. Nicht der, nicht die, nicht ich. Ich kann es sehen in der Ferne, in der Ferne. Ich habe keine Vision. Nur mattes Glas zwischen mir und einem Ziel. Ein mögliches Ziel. Wer hat mir das Wort genommen? Und wem gehört sie jetzt, die Utopie? Halt mich nicht auf, aber halte mich. Halte mich. Soundtrack zum Krisengebiet Innenstadt Illusionen. Das waren die Sterne. Ihr könnt die Hamburger Urgesteine live erleben. Am Freitag, den 31. Oktober, spielen sie im Übel und Gefährlich. Dann am Samstag, den 1.11., sind die Magic Numbers aus London zu Gast im Logo. Die gab es schon in der ersten Stunde zu hören. Und dann auf Kampnagel sind Shellac zu Gast. Die Band um Bob Weston und Steve Albini haben eine neue Platte veröffentlicht, die ich leider noch nicht vorliegen habe. Von daher ein Track von ihrem vorherigen Werk 1000 Hertz. Hier kommt Shellac mit Prayer to God. Shellac of North America. Catalog number TG211 CD. Audio compact disc. 44.1 kHz sample rate. 16-bit word length. Samples represented in 2's complement binary. 8 to 14 expansion. Set reproducer for reference level. 1000 Hertz. 2 to 1 true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote. Not the first, but the others were a long time ago. There are two people here, and I want you to kill them. Her, she can go quietly by disease or a blow to the base of her neck, where her necklaces close, where her garments come together, where I used to lay my face. That's where you ought to kill her, in that particular place. Him, just fucking kill him. I don't care if it hurts. Yes, I do. I wanted to fucking kill him, but first, make him cry like a woman. No particular woman. Let him hold out, hold back. Someone or other might come. Then fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him, just fucking kill him. Fucking kill him. Fucking kill him already. Kill him. I'm fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already. Kill him. Kill him already. Kill him already. Kill him. Fucking kill him. Just fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already. Kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him, just fucking kill him. Kill him already. Kill him already. Kill him. Amen. Prayer to God. Das waren Shellac. Die Band spielt auf Kampnagel am Freitag, nein, falsch, am Samstag, den 1. November ist das, 1.11. Mein Gott, das Jahr, das rast wieder richtig schnell dem Ende entgegen. Am gleichen Tag gibt es Indie-Pop aus London im Molotow, und zwar History of Apple Pie. Hier kommen sie mit ihrem Track Do It Wrong. Shut up now. Das war Musik aus England mit The History of Apple Pie. Schöner Titel hier von einer Band. Ihr Track hieß Do It Wrong. Ihr könnt die Band live erleben. Am Samstag, den 1.11. spielen sie im Molotow. Jazzmusik am Samstag gibt es in der Astra-Stube mit Curious Case. Das ist Musik aus dem Jahre 2014. Klingt aber ziemlich nach 60er-Jahre-Jazz, nach Charles Mingus und Ornette Coleman. Hier kommen Curious Case mit ihrem Track Lady of Me and Curiosity. Thank you. Lady of Me and Curiosity hieß dieser Song, ja dieser Track muss man eher sagen, von Curious Case. Die spielen in der Besetzung Altsaxophon, Trompete, Kontrabass und Schlagzeug und das Ganze live am Samstag. Das ist der 1. November in der Astra-Stube. Am Sonntag dann Konzerttipp der Woche. Das ist Spoon, die Band aus Austin, Texas, spielt am Sonntag, den 2.11. im Übel und Gefährlich. Hier kommt ihr Track Do You. Ein Track von Spoon von ihrem neuesten Album They Want My Soul. Die Band um Britt Daniel aus Austin, Texas, gibt es auch schon seit über 20 Jahren, 93 gegründet worden von ihm und Jim Eno. Und ja, eigentlich ist es ja so, wenn Bands auf Tour gehen, veröffentlichen sie eine Platte oder sagen wir der Zyklus ist so, sie veröffentlichen eine Platte, gehen dann auf Tour, weil man inzwischen ja auch mit Touren schon viel mehr Geld verdienen kann als mit Platten rausbringen. Ich glaube, wer kauft noch Platten? Außer ich wahrscheinlich, nicht mehr so viele. Die meisten ziehen sich den ganzen Kram aus dem Netz. Und ja, mit Touren kann man einfach mehr Geld verdienen. Ne? Live-Konzerte will man sich schon angucken, Merchandise, Platten verkaufen, T-Shirts verkaufen, Buttons etc. etc. Da kommt mehr Kohle rein für eine Band, als einfach nur eine Platte rausbringen. Spoon machen da so ein bisschen eine Ausnahme, weil sie einfach in Amerika ziemlich erfolgreich sind, dort mit ihren Alben wirklich auch mal sechsstellig Verkaufszahlen haben und auch entsprechend große Hallen füllen. In Deutschland, in Europa interessiert das nicht alle so richtig doll, außer mich vielleicht. Und für mich kommen sie nicht auf Tour für so, ja, hunderte Leute. Spielen sie halt nicht in kleinen Clubs und waren zuletzt mal, ich habe nachgeschaut, in Hamburg im Knus. Das war 2004. Das ist 9 Jahre her. Haben inzwischen viele Platten veröffentlicht, haben uns die kalte Schulter gezeigt, aber jetzt sind sie wieder zurück. Spoon kommen auf Tour, spielen in Hamburg am Sonntag, den 2.11. im Übel und Gefährlich. Wenn da nicht hingeht, der wird die Band noch nächsten 10 Jahre nicht wiedersehen, weil Spoon sich da wirklich rar machen, was das betrifft. Hier noch ein Track von ihm, Titelsong vom neuesten Album They Want My Soul. Was hatte die Band alles für große Hits? Zum Beispiel Written in Reverse, Got Nothing, You Got Your Cherry Bomb, Sister Jack, I Turn My Camera On, The Way We Get By und so weiter und so fort. Spoon sind wirklich eine Band mit richtig, richtig vielen guten Alben, mit richtig, richtig vielen guten Songs und sie spielen live am Sonntag, den 2.11. im Übel und Gefährlich. Das Ganze natürlich Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service, Konzerttipp des Monats mindestens, wenn nicht sogar Konzerttipp des Jahres. Die Band und Britt Daniel auch live immer richtig, richtig gut. Und es gibt auch ein Vorprogramm und zwar die Bands Operators und Swearing Motorists, also 3 Bands an einem Abend, Spoon als Hauptact. Da müsst ihr etwas Durchhaltevermögen haben, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja, mehr Musik am Sonntag. The DeSoto Caucus spielt in der Hasenschaukel. Hier kommen sie mit ihrem Track Steppin' Outside. I'm stepping outside. elusive. I'm finding this stride too elusive. Not a thought goes through my mind. The work is complete and it's fine. I'm stepping outside, committed. You know we collide, now admitted. Never thought I'd leave the crew. Now it's just me pulling through. Bullets fly, see how they pass me by. It's colder outside, but it's clear here. No one to fight on this frontier. See the man that slowly flows into a realm. Crumbled the dream with pity. Now I see how I was blind. I'm stepping outside and it's fine. Soto Caucus kommen, ich glaube, irgendwo da Richtung Dänemark, Schweden, auf jeden Fall aus Skandinavien, Steppin' Outside. Die Band spielt live in der Hasenschaukel am Samstag, den 2. November. Am gleichen Tag im Aalhaus gibt es Musik mit Conny Ox, den hören wir hier mit Traces and Traps. Traces and traps and time around our neck, like the dawn of a rope and a face for the slab. White mice in the canyon run for factory cream. The black dog in the lighthouse. Now what do you mean? And what do you believe in? What do you believe? Treasure box pieces and the sweat on your skin. Seven worlds around the world, and you are the first star then. Falling from the tree in the savage garden. What do you believe in? What do you believe in? With the fist of an angel, who is counting the days, and the ghost on your back and the tears in your face. I came here to see you and meet you again. Now where have you been and where you think you're going? And what do you believe in? What do you believe in? Written in the sky and it's written on your skin. What do you believe in? What do you believe in? What do you Das war der Track Traces and Traps von Connie Aux von seinem Album Raw Love Songs. Der Herr und seine Gitarre ist live zu erleben am Sonntag, den 2.11. im Aalhaus. Ebenfalls dabei ist Christian Harting, der kommt aus Dänemark und hat vor kurzem mit Float eine schöne Platte veröffentlicht. Auch davon ein Track, Soul Collector. Die beiden, wie gesagt, nächsten Sonntag im Aalhaus. Break for the mind that's tangled in blue. Tonight there are